im Anflug. Im Spanischen Bürgerkrieg unterstützten deutsche und italienische Freiwillige General Franco. Am 31. Juli 1936 verließen die ersten 86 Freiwilligen der Luftwaffe Deutschland und bald kämpften deutsche Kampfflieger, Jäger und Aufklärer Seite an Seite mit den Truppen General Francos in der Legion Condor. Ihr Ziel ist eine Eisenbahnbrücke. Ein feindliches Munitionsdepot fliegt mit in die Luft. Sind die Jäger am Ziel. Aus den Wolken stoßen sie herab zum Tiefangriff auf den feindlichen Flughafen. ...34 sowjet-spanische Flugzeuge sind in Flammen aufgegangen, zerstört und vernichtet. Die deutschen Freiwilligen, die in der Legion Condor unter General Franco gegen den Bolschewismus kämpften, kehren in die Heimat zurück. In Vigo gab es einen herzlichen Abschied von der deutschen Kolonie und der dankbaren Bevölkerung. Dann geht es an Bord der KDF-Schiffe, die sie nach Deutschland bringen sollen. Den ersten Gruß der Heimat entbietet ihnen die deutsche Kriegsmarine auf hoher See. Panzerschiffe, Torpedoboote und Zerstörer geben ihnen das Ehrengeleit bis Hamburg. Generalfeldmarschall Hermann Göring fährt den Heimkehrern auf der Hamburger Staatsjacht entgegen. Generalmajor Freiherr von Richthofen, der letzte Befehlshaber der Legion, meldet Hermann Göring die Freiwilligen zurück. Spätsommer, des Jahres 36, die rote Flut über Spanien dahin brauste, lag lang der Hilferuf auch nach Deutschland. Es war selbstverständlich für uns, dass wir diesen Abwehrkampf mit aufnahmen und die erbetene Hilfe hinübersandten. Wo aber immer Großkampf war, ist es die Legion Condor gewesen, die vom Generalissimus dort eingesetzt wurde, in der klaren Erkenntnis, dass es sich hier um tapfere, unerschrockene Männer handelte, zum Äußersten bereit, zum Einsatz und zum Opfer. Führer, euer oberster Befehlshaber, hat diesen seinem Danke auch äußerlich Zeugnis gegeben, indem er den Orden gestiftet hat, der nun in drei Klassen verliehen werden soll. meine Kameraden. Endlich kann ich euch nun mehr selbst begrüßen. Ich bin so glücklich, euch hier vor mir zu sehen. Und ich bin vor allem so stolz auf euch. Und herzlicher Verbundenheit. Es dankt aber auch denen, die als Soldaten Leib, Leben und Gesundheit im Dienste dieses Auftrags hingeben mussten. Und es dankt endlich den Hinterbliebenen, die ihre so tapferen Männer und Söhne heute als Opfer beklagen. Sie sind gefallen, aber ihr Tod und ihr Leid wird unzähligen anderen Deutschen in der Zukunft das Leben schenken. Legionäre und Soldaten, es lebe das deutsche Volk! Es lebe das spanische Volk und sein Führer Franco. Es lebe das italienische Volk und sein Duce. Deutsches Volk, es lebe unsere Legion. Sieg heil! Grenze weg. Die Geschwader. Kader der deutschen Luftwaffe starten zum ersten Feindflug. Stukas. Aufklärer. Flieger über See. Jäger. Kampfflugzeuge. Wir fühlen den Osten und Höhen des Adels verwegenes Glück. Wir steigen zum Tor der Sonne hervor, wir lassen die Erde zurück. Kameraden, Kameraden, alle Ehrenmützen warten. Kameraden, Kameraden, der Beweg ist klar, wir starten. Kameraden, Kameraden, erster Flug über Feindesland. Weit hinein in Polens Herz stößt des deutschen Schwertes Spitze vor. In Kanzeln und Heckständen liegen die Fliegerschützen am MG. Wie fliegende Fische ziehen die blitzschnellen Jäger neben dem Kampfgeschwader her. Flugzeugführer und Beobachter kennen ihren Auftrag. Militärische Ziele sind zu treffen. Aufmarschstraßen, Bahnlinien, Flugplätze, Nachschubkolonnen. Aufmarschstraße. Klar machen. Ein letzter Blick auf die Karte. Da ist der Eisenbahnknotenpunkt. Fertig, los! Feuergarben und Rauchsäulen auf den Aufmarschstraßen, über Wegkreuzungen und Bahnlinien. Im Stahlgewitter hat sich die geballte Kraft der deutschen Luftmacht entladen. Kurs Heimathafen. Die Aufgabe ist erfüllt. Sterben, die der Wirbel fällt, sollte es Festplatte. Die Zwingburg der Polen gegen Danzig. Deutsche Stukas werden die Bunker dieser Befestigung zusammenhämmern. Achtung! Ansetzen zum Sturz! Nach dem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht greift die deutsche Luftwaffe am 1. September die militärischen Anlagen auf zahlreichen polnischen Flugplätzen an. Am 2. September führt die Luftwaffe blitzschnelle und wuchtige Schläge gegen weitere militärische Ziele. September. Die beiden gegen Polen eingesetzten Luftflotten beherrschen unbeschränkt den polnischen Raum. In den folgenden Tagen greift die Luftwaffe zur Unterstützung des Heeres unmittelbar in den Erdkampf ein. Militärtransporte werden mit Bomben belegt. Tiefangriffe auf Marsch- und Eisenbahnkolonnen. Der planmäßige Rückzug des Gegners wird vereitelt. Der letzte Tag der großen Entscheidungsschlacht im polnischen Feldzug. Das Ende der Vernichtungsschlacht im Weichselhof. Die Luftwaffe greift in den Erdkampf ein. Wir fliegen zu Weichsel und warten. Wir fliegen ins polnische Land. Wir treffen es schwer, das feindliche Heer, mit Blitzen und Bomben und Brand. Kamerad, Kamerad, alle Wehrensmissen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad. Von höchster Eindringlichkeit vermitteln dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck des Polenfeldzugs, insonderheit der Tätigkeit unserer Luftwaffe. Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Die Luftwaffe hat hier in höchstem Maße mit dazu beigetragen, den Gegner zu schlagen und zu vernichten. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe gegen England und Frankreich halten. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten.

wo sie vorübergehend keine deutsche Flieger zeigten, konnten feindliche Jäger oder Bomber für kurze Augenblicke in Erscheinung treten. Im Übrigen blieb ihr Wirken in die Nacht verbannt. Der Einsatz der Luftwaffe in diesem Kampf erfolgte unter dem Befehl des Generals Feldmarschalls. Ihre Aufgabe war, erstens, die feindliche Luftwaffe zu vernichten bzw. vom Firmament zu entfernen. Zweitens, die kämpfende Truppe direkt und indirekt durch ununterbrochene Angriffe zu unterstützen. Drittens, den feindlichen Elemente der Führung und der Bewegung zu zerstören. Viertens, die feindliche Moral und Widerstandskraft zu zermürben und zu brechen. Und fünftens, Fallschirmtruppen als Vorausabteilungen zu landen. Die Art ihres operativen Einsatzes im Großen sowie ihre Anpassung an die taktischen Erfordernisse des Augenblicks war hervorragend. Wenn ohne die Tapferkeit des Heeres niemals die errungenen Folge hätten erreicht werden können, dann wäre ohne den heroischen Einsatz der Luftwaffe alle Tapferkeit des Heeres doch nur eine Begegnung gewesen. Generalmajor Köhler, der Kommandeur der Fallschirmtruppen, General der Flieger Student wurde selbst sehr verwundet. Die weitere Führung des Luftkampfes in Norwegen erfolgt durch den General der Flieger Stumpf. Während nun Millionen deutscher Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS an diesen Kämpfen teilnahmen, konnten andere den Aufbau der in der Heimat befindlichen Ersatzformationen nicht entzogen werden. Viele der tüchtigsten Offiziere mussten, so bitter es für sie selbst war, die Ausbildung jener Soldaten leiten und bewachen, die sei es als Ersatz, sei es bestimmt für Neuformationen, das später an die Front kommen können. Überhaupt bei allem Verständnis für die inneren Empfindungen, dass ich benachteiligt fühlenden, auch hier die höheren Gesamtinteressen entscheidende waren. Partei und Staat, Heer, Marine, Luftwaffe und SS haben jeden Mann, der irgendwie entbehrlich war, der Front gegeben. Allein ohne die Sicherung des Ersatzheeres, der Ersatzluftflotte, der Ersatz-SS-Formationen sowie der Partei und des Staates überhaupt, hätte auch der Kampf an der Front nicht geführt werden können. Als Organisatoren des Ersatzheeres der Heimat und der Ausrüstung und des Nachschubs der Luftwaffe haben sich höchste Verdienste erworben, General der Artillerie Fromm und General der Flieger Udet. Meine Herren Abgeordneten, ich habe mich entschlossen, als Führer und oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht die Ehrung der verdientesten Generale vor jenem Forum vorzunehmen, das in Wahrheit die Vertretung des ganzen deutschen Volkes ist. Ich muss nun an die Spitze jenen Mann stellen, bei dem es mir schwerfällt, den genügenden Dank für die Verdienste zu finden, die seinen Namen mit der Bewegung, dem Staat und vor allem der deutschen Luftwaffe verbinden. Seit der Gründungszeit der SA ist Partei Lotte Göring mit der Entwicklung und dem Aufstieg der Bewegung verbunden. Seit der Übernahme der Macht haben seine Arbeitskraft und Verantwortungsfreudigkeit für das deutsche Volk und das deutsche Reich auf zahlreichen Gebieten Leistungen vollbracht, die aus der Geschichte unseres Volkes und Reiches nicht weggedacht werden können. Seit dem Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht wurde er zum Schöpfer der deutschen Luftwaffe. Es ist nur wenig Sterblichen gegeben, im Zuge eines Lebens ein militärisches Instrument aus dem Nichts zu schaffen und zur stärksten Waffe ihrer Art in der Welt zu entwickeln. General Feldmarschall Göring hat schon als Schöpfer der deutschen Luftwaffe als einzelner Mann den höchsten Beitrag für den Neuaufbau der deutschen Wehrmacht geleistet.

Schlachtfeld. Wir haben den Tommy versohlt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, ihr Feind hat der Teufel gewohnt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, ihr Feind hat der Teufel gewohnt. Wir sichern die endlosen Räume bis weit übers nordische Meer. Gigantische Träume zerstört unser tausendes Heer. Bei uns wird nicht lange gefackelt. Wir haben den Tommy versohlt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, die Feind hat der Teufel gewohnt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, die Feind hat der Teufel gewohnt. Der Sonne dem Siege entgegen, in Wölkes und Richthofens Geist. Bei uns wird nicht lange gefackelt, wir haben den Tommy versohlt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, den Feind hat der Teufel geholt. Die stolze Maschine, sie wackelt. Mit dem Adlertag am 18. August 1940 hatte die verschärfte Luftoffensive die Schlacht um England begonnen. In der Nacht zum 26. August griffen 81 britische Bomber Berlin an. Am 28. wurde Berlin wieder bombardiert. Den britischen Nachtangriffen folgten darauf deutsche Vergeltungsangriffe auf London, Liverpool, Southampton und am 14. November auf Coventry. Der Luftkrieg begann zu eskalieren. Ich muss manches Mal monatelang irgendwo zusehen. Glauben Sie nur nicht, dass mir nicht das Herz vom Grimm zerfressen wird, wenn ich von diesen Luftangriffen höre. Sie wissen, ich habe monatelang das nicht getan. Ich habe auf Paris nicht eine Bombe in die Stadt werfen lassen. Ich habe, bevor wir Warschau angriffen, fünfmal die Aufforderung gerichtet nach Ergebung. Es wurde alles abgelehnt. Ich habe gebeten, man soll dann die Frauen und die Kinder wenigstens rausschicken. Nicht einmal der Parlamentär wurde empfangen. Es wurde alles abgelehnt. Und erst dann habe ich mich entschlossen, das zu tun, was nach jedem Kriegsrecht statthaft ist. Als die Engländer mit ihren Bombenwürfen anfingen, da habe ich 3,5 Monate gewartet und habe nichts getan. Es gab damals schon viele, die sagten, warum wird nicht geantwortet? Warum dürfen wir nicht drüber? Wir waren schon stark genug, es zu tun. Ich habe gewartet. Ich bin der Meinung, es würde vielleicht doch die Vernunft zurückkehren. Es kam anders. Glauben Sie, heute ist es nicht anders. Ich merke mir das alles. Sie werden da drüben noch erleben, dass der deutsche Erfindergeist nicht geruht hat. Und Sie werden eine Antwort bekommen, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht. Und ich habe schon... Wir ziehen durch über Land und Meer. Leningrad war von deutschen Truppen eingeschlossen. Das Stuka-Geschwader Immelmann befand sich im Einsatz gegen die sowjetische Flotte, die in der Kronstädter Bucht Zuflucht gesucht hatte. Ihre Schiffe, besonders das Schlachtschiff Marat, waren die bevorzugten Ziele der deutschen Artillerie und der Stuka-Geschwader. Bereits mehrfach getroffen, sank die Marat erst am 23. September 1941, als es einem Flugzeugführer gelang, sie mit einer 1000-Kilo-Bombe zur Explosion zu bringen. Oberleutnant Hans-Ulrich Rude. Herr Oberst Rude berichtet über die Versenkung der Marat. Die Marat und andere russische Schiffseinheiten hatten mit ihrer Artillerie vom finnischen Meerbusen aus in die Kämpfe an der Leningrad-Front eingegriffen und unseren Heereseinheiten hart zugesetzt. Als wir Stuka-Flieger des Immelmann-Geschwaders die Aufklärermeldung erhielten, die von mir einige Tage zuvor schwer beschädigte Marat läge zur Reparatur in Kronstadt, kannten wir alle nur ein Ziel: diesen schweren Brocken mit einer 1000-Kilogramm-Bombe zu versenken, um so die Kameraden vom Heer zu entlasten. Wir starteten am 23. September 1941. Mit mir flog mein bewährter Bordschütze Scharnowski, Gruppenkommandeur war Hauptmann Steen. Beide sind später gefallen. Es herrschte strahlend blauer Himmel, kein Wölkchen war zu sehen. Bereits beim Überfliegen der Küste wurden wir von sowjetischen Jägern angegriffen. Sie konnten uns aber nicht abdrängen. Unsere Flughöhe betrug 3000 Meter und die Flak feuerte aus allen Rohren. Die kurze Strecke von 10 Kilometern bis Kronstadt kam uns wie eine Ewigkeit vor. Die meisten meiner Kameraden tanzten mit ihren Maschinen den bekannten Flakwalzer, das heißt, sie flogen Abwehrbewegungen, um den explodierenden Flakgranaten zu entgehen. Hauptmann Steen und ich dicht neben ihm hielten stur Kurs, denn im Sperrfeuer ist eine solche Kurbelei zwecklos. Bei Erreichen des Hafens hatten auch die Abwehrwaffen der Schiffe und Flakpontons das Feuer eröffnet. Die Explosionen wirkten wie Wolkenbänke und noch niemals zuvor kam mir der Weg durch das Flakfeuer so weit vor. Plötzlich sah ich an Hauptmann Steens Maschine das Ausfahren der Sturzflugbremsen, die die Geschwindigkeit im Sturz und den Abfangradius verringern sollen. Aus niedriger Höhe trifft man besser. Auch ich fuhr die Bremsen aus. Deutlich sah ich unten die Marat liegen, die aus allen Rohren schoss. Steens Maschine kippte ab und ging zum Sturz über. Ich blieb dicht bei ihm dran. Unser Sturzwinkel mag zwischen 70 und 80 Grad betragen haben. Ich hatte die Marat schon im Visier, sie wurde immer größer. Wir stürzten auf sie zu, den Flakrohren entgegen. Aber jetzt galt nur das Ziel, nur die Aufgabe. Wenn wir sie lösten, ersparte es den Kameraden von der Truppe viel Blut. Plötzlich entfernte sich die stürzende Maschine des Gruppenkommandeurs von meiner. Sie war schneller geworden. Hatte Hauptmann Steen die Bremsen doch wieder eingefahren? Auch ich fuhr sie ein und plötzlich wurde Steens Maschine gefährlich groß vor mir. Viel zu schnell stürzte ich, sah dicht vor mir das erschrockene Gesicht Oberfeldwebel Lehmanns, des Bordschützen beim Kommandeur. Er erwartete jeden Augenblick, dass ich ihn ramme, mit meiner Luftschraube den Flugzeugschwanz zerfetze. Mit aller Kraft drückte ich den Steuerknüppel nach vorn, bestimmt nun mit 90 Grad stürzend. Ich saß wie auf einem Pulverfass und mein einziger Gedanke war, ob ich noch dicht und steil unter Steens Maschine durchkomme oder ob es knallt. Haarscharf flitzte ich unter Steens Maschine durch. Im senkrechten Sturz wuchs die Marat immer größer ins Visier. Meine Maschine lag ganz ruhig, ich hatte das Gefühl, Vorbeiwerfen ausgeschlossen. Und jetzt sah ich das Schlachtschiff riesengroß unter mir, sah, wie Matrosen über das Deck liefen und Granaten schleppten. Ich drückte auf den Bombenknopf am Steuerknüppel und zog mit beiden Händen, um abzufangen. Ob es noch reicht, schoss es mir durch den Kopf. Ich bezweifelte es. Schließlich stürze ich ohne Bremsen. Abfanghöhe 300 Meter. Der Kommandeur hatte in der Einsatzbesprechung gewarnt, die 1000-Kilo-Bombe unterhalb 1000 Meter auszulösen, weil die Splitterwirkung sonst die eigene Maschine gefährden würde. Aber in jenen Sekunden dachte ich daran nicht. Ich wollte die Mara treffen. Mit aller Kraft zog und zog ich am Steuerknüppel. Die Fliehkraft wurde dabei so stark, dass ich plötzlich nichts mehr sah. Ich hatte einen Schleier vor Augen, eine kurze Bewusstseinsstörung durch Blutleere im Gehirn. Der Schleier von meinen Augen war noch nicht ganz weg. Da hörte ich die Stimme meines Bordschützen. Herr Oberleutnant, das Schiff explodiert. Jetzt konnte ich wieder klar sehen. Wir flogen ganze 3 bis 4 Meter über dem Wasser des Hafenbeckens. Ich legte die Maschine etwas auf die Seite, um besser beobachten zu können. Da sah ich die Marat. Sie lag unter einer riesigen Explosionswolke, die ungefähr 400 bis 500 Meter hochstieg. Ich musste die Munitionskammer getroffen haben. Das Vorschiff war auseinandergerissen. Gratuliere, Herr Oberleutnant. Scharnowski in seinem breiten Ostpreußisch war der Erste. Dann schallte es aus allen Richtungen durchs Funksprechgerät. Glückwunsch, toll, das Ding saß. Auch der Geschwaderkommodore Oberstleutnant Dienort, ausspreche Anerkennung. Ich hatte ein heißes und gutes Gefühl. Es war mir, als ob ich in die Augen tausender dankbarer Infanteristen blicke. Nun ging es im Tiefflug Richtung Küste. 2 russische Jäger, meldete mein Bordschütze. Wo? Fragte ich. Sie drücken uns nach, Herr Oberleutnant. Mensch, Meier, Sie wurden eben zur gleichen Zeit von Ihrer eigenen Flak abgeschossen, meldete Scharnowski. Die vielen Worte waren bei dem Ostpreußen ganz außergewöhnlich. Er machte sonst wenig Worte, dafür war er umso zuverlässiger. Ich flog dicht über dem Wasser weiter in gleicher Höhe mit den Betonklötzen, von wo aus leichte Flakgeschütze feuerten. Der Lärm schien so groß zu sein, dass mich die Flakbedienung auf den Pontons und Betonklötzen erst dann bemerkten, als ich dicht vorbeiflog. Vergeblich feuerten sie hinter mir her und bald war ich wieder über der Küste. Aber auch hier konnte ich nicht hochziehen und blieb im toten Winkel der feuernden Flak. Ich flog an den Stellungen vorbei und sah, wie die Bedienungen erschreckt in Deckung gingen. Plötzlich hörte ich wieder Scharnowskis ruhige Stimme. Eine Ratter von hinten, die will was von uns. Ich legte meinen Vogel leicht auf die Seite. Tatsächlich. Ein russischer Jäger hing etwa 300 Meter hinter uns. Scharnowski, schießen, befahl ich. Einige Meter neben meiner Maschine flitzten die Leutspurgeschosse vorbei. Scharnowski, Sie sollen schießen, sagte ich. Meine Bordschütze gab keine Antwort. Der Iwan schoss nur noch ganz, ganz knapp vorbei. Ich machte wilde Abwehrbewegungen, um ihm das Treffen zu erschweren. Aber gleich musste es uns erwischen. Scharnowski, sind Sie wahnsinnig geworden, schrie ich, schießen Sie endlich. Aber Scharnowski schoss nicht. Dann sagte er ganz ruhig in seiner bedächtigen ostpreußischen Mundart, Herr Oberleutnant, ich schieße nicht, denn ich sehe dahinter eine Messerschmitt und wenn ich auf die Ratter schieße, beschädige ich vielleicht die Me-109. Damit war für meinen Bordschützen das Thema erledigt. Aber ich schwitzte, während ich mit dem Knüppel rührte, um der Leuchtspur auszuweichen. Ich kurbelte und kurfte wie wild. Jetzt können Herr Oberleutnant sich mal umdrehen, sagte Scharnowski und lachte. Die Me hat die Retter abgeschossen. Ich kurfte leicht ein und blickte nach hinten. Tatsächlich, da unten lag sie. Dann kam wackelnd die 109 vorbeigeflogen. Den Abschuss wollen wir dem Jäger gern bestätigen, sagte ich. Aber Scharnowski sagte gar nichts mehr. Er war beleidigt, dass ich vorher mit seiner Auskunft nicht zufrieden war. Schweigend saß er bis zur Landung hinter mir. Vom Dach eines vielstöckigen Hauses haben wir einen weiten, freien Blick. Zur Linken über den zu einer gewaltigen Eisdecke erstarrten finnischen Meerbusen, aus dem sich weit drüben am Horizont im hellen Schein der Nachmittagssonne mit bloßem Auge klar erkennbar Kronstadt heraushebt. Die nächste Gibraltar wohl stärkste Seefestung der Welt. Und jetzt, in dieser Stunde, rollt hier vor unseren Augen ein gewaltiges Schauspiel ab. Um uns, über uns, ist seit geraumer Zeit schon ein Heulen und Gurgeln, ein Dröhnen und Brummen, das die Luft immer wieder von neuem erzittern lässt. Starke Verbände unserer Luftwaffe, Kampfflugzeuge und Sturzkampfflugzeuge, da hören Sie deutlich das Singen der Motoren, das typische Lied unserer Stukas. Da hoch oben ziehen sie über uns weg, im glänzenden Schein der Sonne. Und sie greifen, unterstützt von schwerer und schwerster Artillerie des Heeres, in ununterbrochener Folge, die hier im Leningrader Hafen. Und vor allem, da drüben in der Mündung der großen Neva liegenden restlichen Einheiten der Ostseeflotte der Sowjets an. Unsere Aufklärung hat die Liegeplätze einiger schwerer Schlachtschiffe und Kreuzer ausgemacht. Sie sitzen im Eis fest, sind zum Teil überholt worden und warten nun auf die Eisschmelze, um dann etwaige neue Einsätze fahren zu können. Aber dass es dazu nicht mehr kommt, dafür sorgen unsere Kameraden von der Luftwaffe, die hier unmittelbar vor uns in immer neuen Wellen ihre Ziele anfliegen. Als vorhin die ersten 5 Kampfflugzeuge drüben auf die Neva-Mündung zusteuerten, erschlug ihnen ein wütendes Flakfeuer entgegen. Ein ganzer Wald von weißen Wattebäuschen stand am Himmel. Rechts und links von ihnen, über und unter den Maschinen explodierten die Granaten. Aber ruhig und gelassen zogen die großen Vögel ihre Bahn, klinkten ihre Bomben aus und nach wenigen Augenblicken schon kündeten große schwarze Rauchspitze davon, dass sie gut im Ziel lagen. Wieder fliegen jetzt da oben die silberne Fische in der Sonne glänzend. Zwei, drei, vier Maschinen an. Es sind Stoffkampfflugzeuge. Denn schon kippen sie ab. Einer nach dem anderen. Und wie Habichte stürzen sie nach unten in Richtung auf die Werften und damit auf ihre Objekte. Einen Augenblick noch. Dann ist es, als hörten wir von drüben her eine ungeheure Explosion. Jetzt steigt drüben wieder eine gewaltige, dicke, schwarze Qualmwolke auf. Und hier hoch oben über unseren Köpfen, da wimmelt und krimmelt es nur so von Maschinen, die sich ihrer Last bereits entledigten. Es ist wie eine gewaltige Demonstration deutscher Kampfkraft. Hier vor der Stadt, die für sich den traurigen Ruhm in Anspruch nimmt, die Wiege des Bolschewismus zu sein. Es mögen jetzt schon an die 100 und noch mehr Kampf- und Stoßflugzeuge sein, die hier über der Kronstädter Bucht ihre Schleifen fliegen. Vollkommen unbehelligt von jeglicher Gegenwehr der Sowjets. Auch nicht ein bolschewistischer Jäger zeigt sich. Unsere Messerschmitts, die bei diesem Angriff Jagdschutz fliegen, kreisen über den Flugplatz Leningrad und keine Ratter wagt sich heraus. Und das eine wissen wir, dass sich bei diesem Anblick gleich uns, vor allem die Lanzer freuen, die aus ihren Grabenstellungen heraus dieses Schauspiel hier mit ansehen können. Die, die in den vergangenen Wintermonaten die schwerste Last des Kampfes trugen, die Kälte und Eis und Schnee nicht achteten, sondern die nur eins kannten, jeden Angriff brechen und die Stellung halten. Dieses gemeinsame Zuschlagen unserer Heeresartillerie und der Kameraden der Luftwaffe aber wird, wenn der noch immer anhaltende Angriff zu Ende geht, eine gewaltige Bresche in die Kampfkraft der Sowjets hier bei Leningrad geschlagen haben. Und die drüben, die werden einmal mehr erkannt haben, wer das Schicksal dieser Stadt bestimmt. Major Rudel, der erste Schlachtflieger mit dem Brillanten zum Eichenlauf mit Schwertern des Ritterkreuzes in der Reichshauptstadt. Auf einem Flugplatz erzählt uns Major Rudel von seinen dramatischen Erlebnissen. Aber Major, welches war der gefährlichste Augenblick Ihrer Flucht? Ja, ich kann wohl sagen, das ist diese Stelle, wo die Russen mich erwischten und ich an der linken Schulter angeschossen wurde und dann, obwohl ich starken Blutverlust hatte, zunächst mal im höchsten Alltempo weglaufen musste. Ich bin dann in starken Abwehrbewegungen bzw. im Zickzackkurs wie ein Hase übers Feld gelaufen und aufgrund meines durchtrainierten Körpers den Leuten auf von 2 Kilometern etwa 800 Meter davon gelaufen. Sie haben in Ihrer Jugend sehr viel Sport getrieben, sicher. Sonst hätten Sie wahrscheinlich die schweren körperlichen Strapazen gar nicht durchhalten können. Ja, das kann man sagen. Ich habe eigentlich in meiner Freizeit nichts anderes als Sport gemacht. Vor allen Dingen Zehnkampf und im Winter bin ich sehr viel Ski gelaufen. Und so ist auch zu erklären, dass ich eben diesmal gut über die Runden gekommen bin. Und wohl auch, dass Sie unmittelbar nach der Rückkehr zu Ihrem Verband gleich wieder einsteigen und erneut gegen den Feind fliegen konnten. Ja, das war eigentlich mehr ein Verdienst meines Truppenarztes, der zu dieser Zeit auf Urlaub war. Denn sonst hätte er es vermutlich nicht genehmigt. Und es ist so, lediglich eine Energiesache, dass man sich eben wieder die Maschine und wieder fliegt, sofern es eben möglich ist. Wie viele Panzer haben Sie dann bei den ersten Einsätzen abgeschossen, Herr Major? Ich habe an einem Tage zunächst mal 17 abgeschossen und am zweiten Tage darauf noch mal 9. Man kann wohl sagen, dass Sie dann also die Sowjets gleich rudelweise erlegten. Ja, so etwa. Also bei dem einen Angriff, wo ich 17 abschoss, war es so, dass ich am Abend in etwa 10 Minuten 8 Panzer hintereinander abgeschossen habe. Das war aber ein besonderer Glücksumstand, dadurch, dass die Panzer sehr viel Sprit geladen hatten und verhältnismäßig leicht brannten. Hatten Ihre Kameraden beim Verband noch mit Ihrem Erscheinen gerechnet, Herr Major?

Fliegergruppe und die Sportflugzeuge wurden dort der Allgemeinheit dann zur Verfügung gestellt. Und da wir immer sonntags mit mussten mit der Mutter, dann kamen wir ganz automatisch in Berührung mit der Fliegerei. Es fing dann so an, dass wir dann am Schluss, wenn der Fliegertag vorbei war, durften wir Kinder uns dann aufs Segelflugzeug setzen. Wir waren erst gegen den Wind ein bisschen pendeln. Und dann kamen so die Elternherrschaften drauf und sagten, ach, lass wir den Jungen mal einen kleinen Sprung machen. Und als die Eltern dann merkten, dass man keine falschen Bewegungen, keine falschen Bedienungen macht, dann ließen sie einen das erste Mal springen und haben sich, glaube ich, mehr gefreut als wir Jungen selber, dass es ihnen gelungen ist, einen nicht vom Gesetz zugelassenen jungen Menschen in die Luft zu bringen. Das wäre natürlich heute unmöglich. Es würde auch keiner die Verantwortung mehr nehmen. Aber damals konnte man das nicht leisten. Ja, dann kam ich zur Flieger HJ, machte dort meine A, B und C und amtliche C-Prüfung. Dann kam der Krieg, dann ging der Polenfeldzug sehr schnell vorbei. An für sich wollte ich immer Arzt werden, immer weil mein Vater Arzt war und das Fliegen nur als Nebenbeschäftigung treiben. Aber dadurch, dass der Krieg kam und die schulischen Leistungen auch nicht immer ganz besonders gut waren, gab es ein sogenanntes Notabitur. Und welcher junge Mensch hat sich damals nicht freiwillig gemeldet, nur um das Abitur rumzukommen? Und da lag dann das Nähere, irgendwie was Fliegerisches anzufangen. Und als dann Mölders und Wieg und Galland besonders herausgestellt wurden, wollte natürlich jeder Junge auch Jagdflieger werden. Das war also ein ganz natürlicher Vorgang. Und so meldete ich mich dann in der Oberprima heimlich freiwillig, nicht nur um vom Abitur wegzukommen. Musste dann eine psychologische Prüfung in München machen. Zitterte hinterher, ob ich sie auch bestanden habe, aber siehe da, es war gelungen. Und so wurde ich dann am 15. Oktober 1940 in das Fliegerausbildungsregiment 10 Neukuren eingezogen und konnte damit der Schule Adieu sagen. An den Ernst des Krieges dachte man als Jugendlicher damals überhaupt nicht, sondern sah das mehr von der sportlichen Seite. Und weil das halt jetzt Usus war, alle kriegerischen Handlungen, die wurden nur noch hervorgehoben, als bei uns dann in der Schule nach dem Polenfeldzug Truppen durchzogen, durch Korndal und dann Westwald verlegt wurden und die ersten EK-2 sahen. Das waren alles Hochgefühle für uns junge Menschen damals. Und so kam es halt nicht mehr, dass man sich dann für diese Laufbahn entschied. Dann kam die normale Ausbildung, dann Kriegsschule. Von der Kriegsschule ging es dann auf die Jagdfliegervorschule, von dort auf die Jagdschule, dann über die Ergänzungsgruppe kam man dann zur eigentlichen Truppe ins Feld. Dann begann das sogenannte Ernst des Lebens. Bis dahin war alles mehr fair play und sportlich. Und nun machte man sich das erste Mal Gedanken beim Flug von damals Berlin nach Krakau, von Krakau dann in den Kaukasus und sagte sich als junger Mensch, mein Gott, jetzt wird es tatsächlich ernst. Da ging er also mit einem dumpfen, gemischten Gefühl an die Front. Weil ja jetzt nun alles neu war und was kommt, welche Eindrücke kommen auf einen zu, wie wird es weitergehen, was für Kameraden findet man draußen, was für Vorgesetzte sei, da waren wir ja nur den normalen Kasernenhofton gewohnt. Und das war plötzlich mit einem Schlag, als wir bei der echten Truppe ankamen, vorbei. Es war eine Riesenkameradschaft. Und daraus ist auch wahrscheinlich zu erklären, warum so viele Frontsoldaten immer gern an die Zeit zurückdenken, nicht weil sie halt dort den echten Kumpel und Kameraden gefunden hat. Denn man wusste sehr schnell, dass man alleine nichts werden kann und immer nur mit Hilfe des anderen oder umgekehrt durch eigene Hilfeleistung anderer wieder zu was kommen kann oder was fertigbringen kann. Und das war das Faszinierende bei der Truppe, die Kameradschaft und das Verlassen können. Und ansonsten blieben die Gedanken höchstens noch bei Angehörigen, wenn man dazu Zeit hatte. Aber sonst verlief bei der Fronttruppe alles in einem ziemlich eng begrenzten Horizont. Es interessierte gar nicht, was viel in der Heimat passierte, sondern man sah immer nur in seinem Frontabschnitt und versuchte sein Bestes zu geben, um nachher zum großen Endsieg zu kommen. Bei der guten Kameradschaft herrschte natürlich auch immer ein etwas rauerer Ton. Denn ich erinnere mich noch genau an das erste Amtshandlung, die draußen bei der Truppe passierte, nachdem er sich beim Kommandeur vorstellte, von dort aus über den Adjutanten zur Gruppe und bei der Gruppe nachher wieder zur Staffel verteilt wurde, kam er dann in seinen ursprünglichen Haufen. Und das Erste war, dass man sich beim Spieß melden musste und der gleich einen weißen Fragebogen hinlegte, wo man Adresse von Angehörigen draufschreiben musste, dann immer sein Besitz. Zeug, was man bei sich hatte und wo das hinverteilt werden sollte, in meinem Fall mal was passiert. Aber es ist alles so mehr im Ton, über, ich weiß nicht richtig, wie ich mich da ausdrücken soll. Es wurde halt viel mit Humor gemacht. Ja, dann stellte man sich vor bei seinen Staffelmitgliedern oder Staffelpiloten. Die guckten einen auch etwas von der Seite erst an. Wer kommt da an, wie es immer so ist, wenn ein neuer in einen alten Haufen reinkommt. Und dann wird man aber gleich mit hineingezogen. Zwei Tage später kam dann auch der Oberfeldwebel Rossmann und sagt, Herr Hartmann, haben Sie Lust? Da können Sie heute mal mit mir einen kleinen Aufklärungsflug fliegen, dass Sie sich hier an die Gegend gewöhnen. Und Lust hat man ja immer. Also kriegt eine Maschine zugeteilt, wird kurz vorher besprochen, was er vorhat, in welche Gegend er fliegt, wurde erst auf der Karte alles genau durchgesprochen, gezeigt, wo die Flakstellung, wo die gefährlichen Gebiete sind, wo die weniger gefährlichen Gebiete, wenn man sich verliert, wo man sich wieder trifft und so weiter und so weiter. Und dann stieg man ein und dann ging es das erste Mal los. Man hatte ja dann als sogenannter Katschmarek nie allzu viel zu tun, als nur hinter seinem Führer herzufliegen. Dann flog er an die Front durch Funksprech, wurde einem dann erklärt, das ist Soldatskaja, hinten ist der Kaukasus, das ist der Kaspek, das ist die Gora, alles so, was man halt unten sah. Und so kam er dann in die Gegend von die Gora und auf einmal sagte, Achtung, Karaja 2, links unter uns kommen IL-2, die greift man an. Jetzt bleiben Sie schön dran bei mir und sehen genau zu, wie es gemacht wird. Ja, und dann haben wir die angegriffen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Das scheint auch allgemein oder normal zu sein, dass junge Piloten, die an die Front kommen, die sehen erst nicht, wie blinde Katzen. Erst mit der Zeit kriegt man so ein bestimmtes Bild in der Luft oder einen richtigen Blick, um den anderen zu erkennen. Und ich flog immer hinter Rossmann her und dachte, wo geht er hin? Sah immer noch keine Maschinen, bis ich dann plötzlich weit vorm Rossmann irgend so ein grünes Flugzeug sah. Und als ich so 50 Meter hinter ihm war, dachte ich, naja, jetzt könnte ich eigentlich, jetzt habe ich es auch gesehen. Es scheint ja ganz harmlos zu sein. Also Vollgas rein, bin an meinem Rossmann vorbeigeflogen, bin auf die grüne Maschine los. Wie ich dachte, jetzt habe ich so genug im Visier, drückte ich auf die Knöpfe, aber traf nichts. Da kam die grüne Maschine immer ganz schnell nah und dann musste ich wegziehen. Und damit hatte ich den Rossmann verloren, wusste nicht mehr, wo ich war. Und sah nur links und rechts plötzlich andere grüne Maschinen und kam in eine Art Panik. Und mit dieser Panik flog ich dann in irgendeine Richtung, bis ich da die ruhige Stimme vom Rossmann hörte, Karaja 2, machen Sie Rechtskurve, dann kann ich Sie wieder einfangen. Dann habe ich Rechtskurve gemacht und sah dann plötzlich, wie hinter mir auch in einer steilen Rechtskurve, um mich abzuschneiden, aber damals wusste ich das nicht, um wieder ranzukommen, musste eine steilere Rechtskurve machen, um in meinen Innenkreis reinzukommen und wieder an mich ranzukommen. Ich dachte aber, es wäre wieder ein Gegner, der hinter mir sitzt. Ich panikte erneut und flog also, stellte die Maschine auf den Kopf und türmte im Tiefflug Richtung Westen. Noch ein paar freundliche Worte von Rossmann und dann hörte ich praktisch nichts mehr. Fand mich dann auch nicht mehr zurecht und nach etwa 20 Minuten ging das Benzin aus. Zuerst kam die rote Lampe an, das ist eine Warnlampe bei der alten Messerschmitt 109, die etwa 10 Minuten vor Benzinschluss sich ankündigt durch ein rotes Flackern. Und dann weiß man, 10 Minuten hat man Zeit, ich wusste nicht, wo ich war, also suchte man irgendwo einen Acker und machte eine Bauchlandung. Es dauerte dann auch nicht lang, bis ein paar Heeresfahrzeuge kamen. Für die galt man als Helden. Man hat ja nicht gesagt, dass man kein Benzin hatte, sondern man hat halt irgendwo Luftkampf gehabt und brachten einen dann mit einem Grad, also mit so einem Drei, mit dem Beiwagen gerade wieder zurück zur Einheit. Das dauerte, war vielleicht so 2 Stunden weg vom Platz. Dann kam das übliche Donnerwetter beim Kommandeur melden, abgeplatzt, nicht nach Hause kommen, gleich beim ersten Flug Maschine zerstört. Ich glaube, da brauche ich nicht länger drüber reden. Ich meine, das war so mein Anfang. Das war also der erste Versuch, einen Abschuss zu machen. Aber mit der Zeit lernte auch ich dazu, wie jeder andere normale Mensch. Und so brachte ich es dann innerhalb 2,5 Jahren auf immerhin 352 Abschüsse, die mir heute angekreidet werden. Ihr eisernes Lied.